Verdient das Land ihr Ohr erstreut. Wie gibt dem ihren Mann sogleich? Und deine Gnade macht mich reich. Nur 77 Sollen streich. Ach Herr, ach Herr, den Lohn verhofft ich nicht. Nicht dank, es ist ja meine Pflicht. Des Lebens Erlassung, dem göttlichen Weisen. Beiden Fremdlinge in unseren Prüfungstempel ein. Bedecke ihre Häupter dann, sie müssen erst rein.